Lektion 10, Text 3. Da dürfen nur Berge sein. Hallo Axel. Na, hast du uns was mitgebracht? Ja, hier, die Bilder für Lektion 5 und 6. Ach prima, zeig mal. Schau mal hier, Eduard. Herr Krause im Reisebüro. Das ist doch toll. Die Angestellte, die fällt ja fast über den Tisch. Die will unbedingt ihre Reise nach Fuerteventura verkaufen. Und der Krause, wie der aussieht, dem ist wohl der Preis für die Reise auf den Magen geschlagen. Ganz fantastisch, Axel. Das hast du wirklich gut gemacht. Und die kleinen Bilder hier? Das soll ja wohl die Ostsee sein. Und der Kölner Dom. Ja, und was sind jetzt die Alpen? Ach so, dieses Bild. Ja, dann muss das hier ja der Rhein sein. Nein, das hier ist der Rhein und das sind die Alpen. Das ist aber nicht klar erkennbar. Warum ist denn da Wasser in den Alpen? Das ist ein See. In den Alpen gibt es doch viele Seen. Nein, das geht nicht. Da dürfen nur Berge sein und ein kleines Dorf mit Kirche oder so. Aber kein Wasser. Sonst denken die Leute, das ist die Ostsee oder der Rhein. Na gut, dann mache ich die Alpen ohne See. So eine Änderung, das ist doch eine Kleinigkeit. Und ihr, habt ihr schon eine neue Lektion geschrieben? Ja, hier, schau mal. Hier geht es um Frankfurt. Die Leute fahren mit dem Äppelweih-Express und der Fahrer erklärt ihnen alle Sehenswürdigkeiten. Da brauchen wir für die erste Aufgabe zwei Bilder. Auf dem einen Bild der Äppelweih-Express und auf dem anderen eine ganz normale Straßenbahn. Die Frage heißt dann, welches Bild passt? Schau mal, hier ist ein Prospekt vom Äppelweih-Express. Wichtig ist, dass die Leute lachen, Gläser in der Hand haben und trinken. Oh ja, da mache ich ein tolles Bild. Party in der Straßenbahn mit viel Stimmung und Hallodria. Und die normale Straßenbahn, da steht dann nicht Äppelweih-Express drauf, die bekommt die Nummer 12 und fährt zum Prüfling. Und hier bei diesem Dialog in der S-Bahn, wie soll da das Bild aussehen? Ja, das Bild, das soll eigentlich nur die Situation erklären. Ein Mann fragt eine Frau in der S-Bahn und der Text aus dem Lautsprecher, der muss irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht.